Okay, turn with me to 1 Samuel chapter 1. Blättert mit mir zu 1. Samuel 1. For those listening on the website, we want to welcome you. Für diejenigen, die über Website zuhören, wir wollen euch auch herzlich begrüßen. Today is Mother's Day, and heute ist Muttertag. If you're a mother, we want to say Happy Mother's Day to you. Und wenn deine Mutter zuhört, dann wollen wir alles Gute wünschen zum Muttertag. And if you're a son of a mother, und wenn du gerade Sohn bist nun einer Mutter, make sure you call her. Dann schau, dass du sie noch anrufst. Okay. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. We pray in Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. We want to talk about two special mothers tonight. Wir wollen heute über zwei besondere Mütter sprechen. And they're special because they feared God. Und zwar sind sie besonders, weil sie gottesfürchtig waren. Here in 1 Samuel chapter 1, hier im 1. Samuel 1, we have a wonderful lady called Hannah. Da ist eine wunderbare Dame namens Hannah. She was in a tough situation because her husband had another wife. Und sie war in einer schwierigen Situation, weil ihr Mann hatte eine andere Frau. And in verse 2, the other wife's name was Peninnah. Und im Vers 2 finden wir den Namen dieser anderen Frau. Sie hieß Peninnah. And she had children, but Hannah had none. Und sie hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. But today you don't hear of a lot of kids being named Peninnah. Aber heute hört man nicht sehr viele Kinder mit dem Namen Peninnah. History has forgotten her. Die Geschichte hat, man hört nicht mehr von ihr. But Hannah lives on. Aber die Hannah, die lebt sehr wohl noch weiter. How many people know someone named Hannah? Wer von euch kennt jemanden namens Hannah? How many know two people named Hannah? Wer kennt zwei mit Namen Hannah? Hannah. What Hannah. A beautiful name. Ein schöner Name. Verse 2, Hannah had no children. Vers 2, Hannah hatte keine Kinder. And in verse 4, her husband gave her extra portions because of that. Und im Vers 4 lesen wir, dass ihr Mann ihr da zusätzliche Anteile zukommen ließ. Just wanted her to know she was special. Er wollte einfach wissen lassen, dass sie für ihn besonders wäre. Verse 5, but to Hannah he gave or would give a double portion. Vers 5 heißt es, aber Hannah gab er den doppelten Anteil. For he loved Hannah. Denn Hannah hatte er lieb. Listen to this statement. Und hör dich nun diese Aussage an. But the Lord had closed her womb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Verse 6. Vers 6. Her rival, however, would provoke her bitterly to irritate her. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen. Because the Lord had closed her womb. Weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. It's repeated so that we don't forget it. Hier wird es nochmals gesagt, damit wir es nicht vergessen. The Lord had closed her womb. Der Herr hat sie verschlossen. He was in control. Er hatte die Kontrolle. He had a greater purpose for her than she would ever have imagined. Er hatte ein größeres Ziel für sie, als sie sich jemals vorstellen hätte können. And this is our principle tonight. Und um dieses Prinzip geht es auch heute Abend. God restricts our capacity. Gott schränkt unsere Kapazität ein. And the things that we think we want. Und auch die Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie or möchten. Or the things we know we need. Oder von denen wir glauben, wissen, dass wir sie brauchen. To prepare us for a great blessing. Um uns für einen großen Segen vorzubereiten. As we read on, it says this in verse 7. Und wenn wir da weiterlesen, finden wir Folgendes im Vers 7. And it happened year after year. So geschah es Jahr für Jahr. As often as she went to the house of the Lord, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, she would provoke her, reizte jene sie. So she wept and would not eat. Dann weinte sie und aß nicht. Peninnah was not only blessed outwardly, die Peninnah war nicht nur nach außen hin gesegnet, she had a bad attitude toward Hannah. Sie hatte auch eine schlechte Einstellung gegenüber der Hannah. She was provoking her. Sie reizte sie. She was maybe mocking her. Vielleicht spottete sie über sie. So, Hannah, let us go to the house of the Lord. Nun, Hannah, gehen wir doch zum Haus des Herrn. So we can thank him for all of our blessings. Dass wir ihm Dank sagen können für all die Segnungen. Oh, I am sorry. Ah, tut mir leid. I forgot that you don't have any. Ich habe vergessen, dass du keine. Oh, how could I have forgot? Ah, wie habe ich nur das? Wie hat das nur passieren können? Poor Hannah. Oh, du arme Hannah. Well, maybe some of my children can help you with your groceries. Aber vielleicht kann eine meiner Kinder kann dir helfen da. With your groceries. Mit dem, was du zu tun hast. You know, your mit den Einkäufen. Provoking her. Hat sie provoziert. In verse 10, Hannah greatly was distressed. In Vers 10 heißt es, dass die Hannah sehr verstört war. Prayed to the Lord and wept bitterly. Sie betete zum Herrn und weinte sehr. And then here comes the most famous prayer. Und nun kommt dieses ganz berühmte Gebet. And she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on my affliction or on the affliction of thy hand servant and remember me and not forget thy hand servant, but will give thy maid servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. The Lord had a high purpose. Der Herr hatte ein hohes Ziel. He needed a man of God. Er brauchte einen Mann Gottes. But to have such a man of God as he would need. Aber solch einen Mann, wie er ihn brauchte, zu haben. He would need a mother. Da brauchte eine Mutter. Who could provide him with such a man. Die für solch einen Mann Sorge tragen könnte. He needed someone who would cry out for his purpose. Er brauchte jemanden, der ausrufen würde, um diesen Zweckes willen. He needed a woman who was so broken. Er brauchte eine Frau, die so gebrochen war and so crushed, und so zerbrochen, that she would pray such a prayer. Dass sie solch ein Gebet beten würde. I mean, a son is not something that you just naturally dedicate to the Lord for the rest of his life. Ein Sohn ist ja nicht etwas, was du so leichthin für den Rest deines Lebens dem Herrn widmest. At least not realistically. Zumindest nicht so in realistischer well, Weise. Well, Lord, I give you my children. Nun, Herr, ich gebe dir mein Kind. As you hold them to yourself. Wenn du es zu dir ziehst und bei dir hältst. When we dedicate our kids unto the Lord. Wenn wir unsere Kinder dem Herrn widmen, we give them to the Lord. Dann geben wir sie dem Herrn. When we pray, Lord, I give my child to you. Wenn wir beten, Herr, ich gebe dieses Kind zu dir. Are we ready for what the Lord will do? Sind wir dann bereit für das, was der Herr tun wird? Are we ready for all the valleys that the Lord will take our children through? Sind wir dann bereit für all die Täler, durch die unser Herr dieses Kind durchführen wird? We are surely not praying, Lord, I dedicate my children to you so that they never have trouble and they succeed in everything they do. Wir beten sicherlich nicht so, Herr, wir wollen dieses Kind dir hingeben, damit es in allen Belangen erfolgreich sein wird. And they are untouched by the sorrows of life. Und dass es niemals in Berührung kommt mit dem sorgenvollen but Leben. That they might live happily with you on the mountains of life. Sondern dass sie eben immer glücklich mit dir da leben mögen. Blessed with riches. Gesegnet mit Reichtümern. Blessed on every side. Von allen Seiten gesegnet. And untouched by the sorrows of the heart. Und unberührt von den Sorgen des Lebens. Surely the Lord Jesus was not such a person. Der Herr Jesus war sicherlich nicht solch eine Person. When we dedicate someone to the Lord, wenn wir jemand dem Herrn widmen, it's quite a serious thing. Dann ist das eine ziemlich ernste Sache. Because the Lord will take us on it. Weil der Herr wird darauf zurückkommen. And she made this awesome prayer. Und sie spricht dieses erstaunliche Gebet aus. She was weeping. Sie weinte. She was broken. Sie war gebrochen. She was in the temple. Sie war im Tempel. She was pouring her heart out. Sie hatte ihr Herz ausgeschüttet. Eli came to her. Der Eli ist da gekommen. Thought that she was drunk. Dachte, sie war betrunken. And she says this in verse 15. Und im Vers 15 sagt sie: No, my Lord, I am a woman oppressed in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Do not consider your maidservant as a worthless woman. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau. For I have spoken until now out of my great concern and provocation. Denn aus meinem großen Kummer und Herzensleid habe ich so lange geredet. How many of us have a concern tonight? Wer hat solch einen Kummer heute Abend? We could all raise our hands. Wir könnten alle unsere Hände heben. We could think of people. Wir könnten da an Menschen denken. We could think of our children. An unsere Kinder. Our brothers or sisters. Unsere Brüder und Schwestern. We could think of our parents. Wir könnten an unsere Eltern denken. Our grandparents. Die Großeltern. Our uncles. Die Onkeln. Our friends. Freunde. Our colleagues at work. Arbeitskollegen. Our neighbors. Die Nachbarn. We all have concern. Wir haben alle da Dinge, die uns berühren. We all have provocation. Wir alle haben Probleme. A provoking. Etwas Provozierendes. This is the word provocation here. Provoking. So etwas, was uns herausfordert. Someone's provoking us. Jemand fordert uns heraus. Someone's giving us problems for nothing, it seems. Jemand stellt uns vor Probleme, so wie es scheint, eigentlich für nichts. Somebody is being happy as I am being sad. Jemand ist glücklich, während ich doch traurig bin. Someone wants to see me fail. Jemand möchte sehen, wie ich versage. Someone does not like me. Jemand mag mich nicht. They are provoking me. Die reizen mich. They are mocking me. Sie spotten über mich. When I walk into the room, wenn ich in das Zimmer da hineinkomme, they look at me, dann schauen sie mich an with a very unkind look. Mit einem sehr unfreundlichen Blick. They say mean things to me. Sie sagen böse Dinge zu when mir. When I didn't mean anything, wenn ich doch überhaupt nichts dabei they're dachte. Provoking me. Sie provozieren und reizen for whatever reason, mich. Aus welchem Grund? Maybe they're jealous. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Maybe they're insecure. Vielleicht unsicher. Maybe they're just plain mean. Vielleicht sind sie ganz einfach böse. And selfish. Und selbstsüchtig. Maybe they're just ignorant. Vielleicht sind sie ignorant. Or arrogant. Oder arrogant. Maybe they're just stupid. Oder vielleicht sind sie bloß dumm. But for some reason we are all provoked. Aber aus irgendeinem Grund werden wir alle gereizt. We could all raise our hand tonight. Wir könnten da alle unsere Hände heben heute and say there's somebody out there. Und sagen, da gibt es jemand da draußen, like me, der mich nicht mag. And I don't know why. Und ich weiß nicht, warum. I honestly don't know why. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum. God has a purpose. Gott hat einen Zweck, eine Absicht. If you look here in verse 20, wenn ihr hier schaut bei Vers 20, in verse 19, the Lord remembered her. Vers 19, der Herr hat sich an sie erinnert. She conceived and named her son Samuel. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Samuel would be the first prophet. Samuel war der erste Prophet. Prophet in the sense of an office. Und zwar Prophet im Sinne eines eingesetzten Amtes. Moses was a prophet. Mose war ein Prophet. But Samuel would start the school of the prophets. Aber Samuel begann mit dieser Schule der Propheten. Samuel would anoint King Saul. Samuel salbte den König Saul. Samuel would anoint King David. Salbte den König David. This is the kind of person that God was looking for. Genau nach solch einer Person hat Gott Ausschau gehalten. God knew what was coming. Gott wusste, was kommen würde. He knew the nation would have kings. Er wusste, dass die Nation dann Könige haben würde. But he needed a prophet. Aber er brauchte einen Propheten. From what kind of a woman? Von welcher Frau? Well, he picked one. Nun, er hat eine ausgewählt. And he closed her womb. Und er hat zunächst ihren Leib verschlossen. And the angels probably looked on and thought, why, Lord? Why? Und die Engel haben da vielleicht zugesehen und haben sich gefragt, warum, Herr? Warum? Because I need certain kinds of circumstances. Weil ich ganz bestimmte Umstände brauche. I need a certain attitude of the heart that is only created under high pressure. Ich brauche eine ganz bestimmte Herzenseinstellung, die nur unter sehr viel Druck entsteht. You're going to close her womb? Was, du wirst ihren Leib verschließen? I'm going to allow her to be provoked. Ich werde es zulassen, dass sie gereizt werden. And as the angels would watch this, und während die Engel dazu sehen, as people would watch this, wie andere Leute dazu sehen, I wonder if the angels scratched their heads. Ich frage mich, ob die Engel sich da am Kopf gekratzt haben. And said, but Lord, how long? Und dann die Frage gestellt haben, aber wie lange this noch, Herr? This is so unfair. Das ist doch so unfair. This woman is exploding. Diese Frau, die explodiert. She's being tortured. Die wird da gequält. It will be worth it in the end. Aber es wird es wert sein am Ende. Believe me. Glaubt mir. Romans chapter 8 verse 18. Römer 8, 18. The sufferings of this present time. Die Leiden dieser gegenwärtigen Zeit. Cannot be compared. Lassen sich nicht vergleichen. With the glory to come. Mit der Herrlichkeit, die kommen wird. So the Lord lets it happen. Deshalb lässt der Herr diese Sache zu. This woman is under pressure. Und diese Frau steht unter Druck. And suddenly. Und plötzlich it happens. Passiert es. Watch this. Schaut euch das she an. Comes into the temple Sie kommt in den Tempel, she's pouring out her heart, gebrochenen Herzens, und sie schüttet ihr Herz aus. The Lord might say, watch. Aber der Herr hätte sagen können, schaut einmal jetzt zu. Lord, if you look upon my affliction, Herr, wenn du auf meine Anfechtungen schaust and give me a son, und mir einen Sohn schenkst, I swear to you, dann schwöre ich dir, I will dedicate him to you for all of his life. Ich werde ihn für alle Tage seines Lebens dir widmen. That's the prayer I was waiting for. Auf dieses Gebet habe ich gewartet. That's the prayer. Das ist das Gebet. A prayer according to my purpose. Ein Gebet meines Wunsches gemäß. Not her purpose. Nicht ihres Wunsches. And this gemäß. Is what the Lord is waiting from us. Und das Gleiche erwartet der Herr auch von we uns. Are all, we all have a concern. Wir alle sind mit verschiedenen Belangen behaftet. We all are under provocation by somebody. Wir werden alle gereizt von jemandem. Every church in the world is not liked by some other church. Jede Gemeinde in der Welt wird von irgendeiner anderen Gemeinde in der Welt nicht Every gemocht. Pizzeria is not liked by some other pizzeria. Jede Pizzeria wird von irgendeiner anderen Pizzeria nicht gemocht. McDonald's doesn't like Burger King and Burger King doesn't like McDonald's. McDonald's mag nicht Burger King, Burger King mag nicht McDonald's. And Pepsi Cola doesn't like Coke and Coke doesn't like Pepsi. Und Pepsi mag nicht Coca und Coca-Cola mag nicht Pepsi. It's just the way the world is. Aber so ist es eben and in der Welt. And someone doesn't like you. Und irgendjemand mag dich you know nicht. They don't like you. Irgendjemand mag dich. Maybe in the school at work. Vielleicht in der Schule oder bei they der Arbeit. You and they don't like you. Schauen dich an und nein, sie mögen dich nicht. Maybe they're jealous. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Maybe they're threatened. Oder bedroht. Maybe they're just ignorant. Vielleicht nur unwissend. But God has a purpose. Aber Gott hat einen Zweck. And if you feel like you're in this vice, und wenn du dich da so fühlst in dieser Situation. The name of this message tonight is called und die Botschaft heute Abend heißt a son of such tears. Ein Sohn solcher Tränen. A son of such tears. Ein Sohn solcher Tränen. I want to tell you a story now. Ich möchte euch nun eine Geschichte erzählen. There was a mother. Es gab eine Mutter. Her name was Monica. Sie hieß Monica. She had a son. Und sie hatte einen Sohn. It's a true story. Es ist eine wahre Geschichte. And she carefully raised him up in the Christian faith. Und sie erzog ihn ganz sorgfältig im christlichen Glauben. He was very smart. Das war ein sehr kluger Bursche. And that troubled her. Und damit hatte sie aber Probleme. As he became a teenager, als er dann Teenager wurde, he rejected his mother's faith. Da lehnte er den Glauben seiner Mutter ab. He rejected Christ. Er lehnte Christus ab. He was one of the best in his school. Er war einer der besten in der Schule. And when he walked away from Christ, und als er da von Christus sich abwandte, he was the best sinner he could be. Er war auch der beste Sünder, der er nur sein konnte. Troublemaker, er verursachte Schwierigkeiten. A success in worldly pursuits, Erfolg im weltlichen Sinne. But his mother kept praying. Aber seine Mutter, sie fuhr fort mit dem Still, Gebet. Monica prayed. Sie betete noch immer, Monika betete. She prayed through her son's sin. Sie betete für all die Sünden ihres Sohnes. She prayed through her son's heresy. Sie betete auch für diesen Abfall und die Gotteslästerung ihres Sohnes. She prayed her son through his fight with God. Sie betete ihren Sohn, sie begleitete im Gebet in diesen Kampf gegen Gott. And her son knew it. Und ihr Sohn wusste das. Years went by. Jahre vergingen. It was not easy for Monica. Das war nicht einfach für Monica. As a mother of a child lost in darkness. Eine Mutter eines Kindes zu sein, der in Finsternis ist. The years were painful. Diese Jahre waren schmerzvoll. Finally she went to the pastor. Und schließlich ging sie zum Pastor. A devout man who knew the scriptures inside out. Ein hingebungsvoller Mann, der die Schrift kannte, ganz And genau. She said, "Would you talk to my son?" Und sie fragte ihn, würden Sie mit meinem Sohn sprechen? The pastor refused. Aber der Pastor lehnte das ab. Instead, he wisely comforted Monica. Anstelle dessen tröstete er sie weise. By saying that such a mind as he has, indem er sagte, solchen eine Gesinnung, die er hat, will eventually see through the deception. Das wird schließlich doch hindurch durch diese Täuschung gelangen oder wird das durch, er sieht da hindurch. Yeah. He said, I was such a man myself. Weil er hat gesagt, ich war selbst solch ein junger Mann. Monica would not be comforted. Aber Monika war dadurch nicht getröstet. She begged the pastor. Sie bettelte den Pastor an. She pleaded with him through rivers of tears. Sie rang mit ihm und weinte Tränen. Finally, tired by her persistency. Und schließlich, wie er dann müde war wegen ihrer Hartnäckigkeit. And at the same time moved by her love. Aber auch gleichzeitig berührt von ihrer Liebe. The pastor said these words. Sagte der Pastor folgende Worte. Go. Go. Geh. Leave me alone. Geh und lass mich alleine. Live on as you are living. Lebe so weiter, wie du lebst. It is not possible. Es ist nicht möglich, that the son of such tears should be lost. Es ist unmöglich, dass ein Sohn solcher Tränen verloren gehen wird. You can go. Sie können gehen. Continue as you're going. Und fahren Sie fort, so wie Sie it is gehen. Not possible that the child of such tears could be lost. Es ist unmöglich, dass ein Kind solcher Tränen verloren gehen wird. The son of such tears continued to run from his mother. Und der Sohn solcher Tränen lief weiterhin von seiner Mutter weg. And from his God. Und von seinem Gott. He ran for many more years. Viele Jahre noch lief er davon. Then one day. Und dann eines Tages. He met a pastor in Milan. Da traf er einen Pastor in Milan, in Mailand. Exhausted by the years of running. Erschöpft von all den Jahren des Fortlaufens, convicted and broken, überführt und zerbrochen, he turned to Jesus. Wendet er sich zu Jesus. This son, dieser Sohn of such tears, dieser Tränen, would eventually change the course of history. Hat schließlich dann den Lauf der Geschichte geändert. According to Christian historians and scholars, gemäß christlicher Schriftgelehrte, his works have been the most widely read than almost any other Christian author throughout the centuries. Waren es seine Werke, die am meisten gelesen wurden von allen Christen alle Jahrhunderte hindurch. His name was Augustine. Und sein Name war der Augustinus. Unglaublich. Augustinus. Born in 354. Geboren 354. Died in 430. Er ist dann 430 gestorben. Made this switch back to the Lord at age 32. Er hat im Alter von 32 Jahren dann sich wieder zurück zum Herrn gewandt. When the Roman Empire deteriorated. Als das Römische Reich bereits im Niedergang war. And began to blame Christianity. Und dann das Christentum dafür schuldig machte. It was Augustine who stood up. Da war es der Augustinus, er stand auf and defended Christianity. Und verteidigte die Christenheit. This son of such tears. Dieser Sohn solcher Tränen. You know, I look at moms in this church. Wisst ihr, ich schaue mir die Mütter an in dieser Gemeinde, who have children that are kind of out there. Die Kinder haben, die da irgendwie da draußen sind. They're not walking with the Lord. Die nicht mit dem Herrn gehen. They believe strange things. Die glauben seltsame Dinge. These moms who cry on the stairs. Diese Mütter, die da auf den Stiegen weinen. They whisper in my ear. Die mir dann ins Ohr flüstern. Please pray for my son. Bitte, bete für meinen Sohn. Pray for my daughter. Bete für meine Tochter. Then the tears go down their face. Und dann rinnen die Tränen. Please. Bitte. The children of such tears. Kinder solcher Tränen. I was thinking this about 3 weeks ago. Vor 3 Wochen habe ich das gedacht. And I thought, how can those children? Und ich habe mich gefragt, wie können solche Kinder somehow not be used by God somehow? Nicht auf irgendeine Weise von Gott benutzt werden. Irgendwie. There has to be a blessing there. There has to be. Es muss doch da einen Segen geben. Da muss ein Segen sein. The children of such tears. Kinder solcher Tränen. The man who he spoke with was Ambrose. Und der Mann, mit dem er sprach, das war der Ambrose. Bishop Ambrose of Milan. Der Bischof Ambrose aus Mailand. What an incredible story. Was für eine unglaubliche Geschichte. How many of us are in the same circumstances? Und wie viele von uns befinden sich in denselben Umständen? And maybe it's not my son or my daughter. Vielleicht ist es nun nicht mein Sohn oder meine Tochter. Maybe it's just my desire to be married. Vielleicht ist es nur mein Wunsch, jetzt verheiratet zu Maybe sein. To have my own apartment. Oder meine eigene Wohnung zu besitzen. Maybe to finally own a car. Vielleicht mein eigenes Auto zu Maybe haben. To get a different job. Vielleicht einen anderen Beruf zu erhalten. And it breaks me before the Lord. Und das bricht mich vor dem Herrn. These circumstances are ordained by the Lord. Diese Umstände sind von Gott angeordnet. God is looking for people. Gott hält Ausschau nach Menschen, who will pour their hearts out before him. Die ihr Herz vor ihm ausschütten. For his purpose. Seinem Zwecke gemäß. This is the key. Seiner Absicht nach. Das ist nämlich der Schlüssel. Lord, if you give me a son, Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, I swear to you, dann schwöre ich dir, I will give him unto you. Ich werde ihn dir hingeben. How much of what we ask for, wie sehr ist das, wofür wir bitten, may not necessarily be consecrated. Nicht notwendigerweise dann auch, wird das nicht geopfert. Maybe it will hurt us. Vielleicht wird es uns dann verletzen. Maybe it will be the very thing that pulls us away from God. Oder vielleicht wird es genau das sein, was uns dann von Gott wegbringt. Lord, if you make me a millionaire, Herr, wenn du mich zum Millionär machst, I'll die. Dann werde ich den Zehnten geben. 11%. 11%. Yeah, 12. Ja, 12. I'll give 12%. Ich werde 12% geben. If you make me a multimillionaire, wenn du mich zum vielfachen Millionär machst, I'll give 14. Werde ich 14% spenden. 13. 13. 13. 13. All right, 14. I'll give you 14%. Okay, gut, 14% werde ich dir geben. Okay, Lord. Okay, Herr. And the Lord looks down. He thinks. Und der Herr schaut dazu und denkt sich. Why don't you pray according to my purpose? Warum betet er nicht gemäß meiner Absicht? Why don't you discern? Warum unterscheidest du dann nicht? By reading these stories. Indem du diese Geschichten liest. That I've given you, meditate on them. Die ich dir ja gegeben habe, sinne darüber nach. Discern your circumstance. Und erkenne deine Umstände. Bring this thing to me that is crushing you. Bring mir doch diese Sache, die dich da zerbricht. What if someone prayed this? Wie wäre ein Gebet folgendermaßen? Lord, I'm a single person. Herr, ich bin alleinstehend. And I don't want to complain. Und ich möchte mich nicht beklagen. You're a good God. Du bist ein guter Gott. You're a great God. I du bist ein großartiger you. Gott. Ich liebe dich. Lord, Herr, I don't even want to pray this prayer, but ich möchte dieses Gebet eigentlich gar nicht beten, aber if I ever do get married, wenn ich irgendwann einmal heiraten sollte, if you give me a wife, Lord, wenn du mir eine Frau gibst, Herr, I promise you, dann verspreche ich dir, by your grace, deiner Gnade, I will dedicate her to the Lord. Dann will ich sie dir hingeben. I'll love her like you want me to. Ich werde sie so lieben, wie du möchtest, dass ich das tue. I'm actually going to start practicing now. Ich werde schon jetzt damit anfangen, das zu praktizieren. I'm going to practice on everybody in the church. Ich werde das jetzt praktizieren bei jedem Einzelnen in der Gemeinde. I'm going to love people. Ich werde den Menschen Liebe entgegenbringen. Like you love me. So wie du mich liebst. What do you think, Lord? Was denkst du, Herr? Promise you, I won't forget this. Ich verspreche dir, Herr, ich vergesse das nicht. I know these could be empty words. I know. Ich weiß, das könnten leere Worte sein. Ich weiß. But Lord, I'm being consumed in my situation. Aber Herr, ich bin von dem ganz eingenommen in meiner Situation. Please. Bitte. Bitte, Herr. Look at my affliction. Schau dir mein Elend an. I promise you. Ich verspreche es dir. Ich werde es nicht vergessen. I want to be consecrated to your purpose. Ich möchte mich deinem Zwecke widmen. All of us have a concern. Alle von uns haben ein gewisses Belange. All of us have something that makes us weep. Alle von uns haben einen Bereich, der uns zum Weinen bringt. All of us have someone provoking us in some area. Und alle von uns haben irgendwo Menschen, die sie reizen, whether in irgendeinem Bereich, near or far off. Entweder hier oder sonst wo. Her womb was closed by the Lord. Ihr Leib war verschlossen, vom Herrn war es getan. Hannah said this, and I'll close. Hannah sagte Folgendes, und damit schließe ich. She came to the temple. Sie kam in den Tempel. She said to Eli. Sie sagte zu Eli. This is the son I prayed for. Das ist der Sohn, für den ich gebetet hatte. Do you remember me? Erinnerst du dich an mich? I was here about 3 years ago. Vor 3 Jahren war ich hier. This is the son I prayed for. Das ist der Sohn, für den ich gebetet hatte. And I'm leaving him here. Und ich lasse ihn nun hier. I want him to serve the Lord. Ich möchte, dass er dem Herrn dient. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? I mean, as a mom, is this even imaginable? Also als Mutter, ist das überhaupt vorstellbar? Here's my 3-year-old son. Da ist mein 3-jähriger Junge. Bye, son. Auf Wiedersehen, mein Sohn. God bless you. I love you. Gott segne dich, ich liebe dich. You're gonna live here from now on. Von nun an wirst du hier weiterleben. Mama. It's gonna be all right. Es ist schon okay. It's gonna be all right. Es ist okay. Tears going down. It's gonna be all right. Tränen rinnen. I dedicated you to the Lord. Ich habe dich dem Herrn gegeben. And she walks away. Und dann geht sie fort. I wonder what she was thinking as she walked away. Ich frage mich, was sie wohl gedacht hat, wie sie da weggeht. Bye, son. Auf Wiedersehen, mein Sohn. You'll be okay. Es wird gut sein. I wonder what she was thinking. Ich frage mich, was sie gedacht hat. I think she was rejoicing. Ich glaube, sie and yet, freute sich I'm not a mom, so I'm sure that there was a deep pain in her heart. Und dennoch, ich bin keine Mutter. Ich glaube, es war auch ein tiefer Schmerz in ihrem Herzen. But if you read on in the story, aber wenn ihr weiterliest in dieser Geschichte, the Lord gave her 3 more sons, der Herr schenkt ihr noch 3 weitere Söhne 2 more daughters, und 2 weitere Töchter. And every year she would come to the temple, und jedes Jahr ging sie zum Tempel with a brand new ephod that she had made. Mit einem ganz neuen Ephod, das sie gemacht hatte. This year it's size 3. Heuer dieses Jahr Größe 3. Next year it's size 4. Dann Größe 4 nächstes every Jahr. Every single year Samuel knew his mom was coming. Und jedes einzelne Jahr wusste Samuel, dass seine Mutter kommen würde. Hey, where'd you get that, Samuel? Woher hast du denn das, Samuel? My mom. My mom, man. Yeah, this thing is beautiful. Every year she makes me a new one. Wie schön, sie macht mir jedes Jahr ein neues Kleid. Do you think Samuel forgot his mom? Glaubt ihr, dass der Samuel sich nicht mehr an seine Mutter erinnerte? Do you think he boasted about his mom? Glaubt ihr, dass er sich seiner Mutter rühmte? Do you think he told everybody the story of his mom? Glaubt ihr, dass er nicht jedem diese Geschichte erzählte über seine Mutter? Do you think she's one proud mom in heaven today? Glaubt ihr, dass sie eine stolze Mutter ist im Himmel heute? Wow. Hi, I'm Hannah. Hallo, ich bin die Hannah. The mother of Samuel? Die Mutter von Samuel? Ja. Ja. Just have one question, Hannah. Nur eine Frage habe ich an dich, Hannah. Was it worth it? War es das wert? Those tears, the pain. Diese Tränen, der Schmerz. That sense of hopelessness. Dieser Sinn von Hoffnungslosigkeit. Was God unjust? War Gott da gerecht? No. I would never have done that. Nein, ich hätte das niemals gemacht. Had God not closed my womb. Wenn Gott nicht meinen Leib verschlossen hätte. All of us have a closed womb in some area. Alle von uns haben eine Art von verschlossenem Leib in einem bestimmten Bereich. What we try, it does not work. Ganz gleich, wie sehr wir uns anstrengen, es funktioniert nicht. Some businessmen are just their business is like a closed womb. Für manche Geschäftsleute ist ihr Geschäft einfach ihr verschlossener Leib. No matter what they try. Ganz gleich, wie sehr sie sich anstrengen. Some people, no matter what they attempt in relationships, it's a closed deal. Und andere, ganz gleich, was sie probieren in Beziehungen, es ist irgendwie eine verschlossene Sache. You know why? Wisst ihr warum? Because God has a greater purpose. Weil Gott eine größere Absicht dahinter hat. He really does. Wirklich. Let's pray tonight. Beten wir heute. That God would give us wisdom on this Mother's Day. Dass Gott uns Weisheit geben möge heute am Muttertag. To see in our hearts, in unsere Herzen hineinzublicken, the son of such tears, und diesen Sohn solcher Tränen zu the sehen, church of such tears, die Gemeinde solcher Tränen, the souls that are won through such tears, diese Seelen, die gewonnen werden durch solche Tränen. Pray with me. Betet mit mir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you for the story. Wir danken dir für diese Geschichte. You are the same God today, du bist dasselbe Gott heute, as you were then, so wie auch damals. And as you consider all the situations in this room, Und wenn du auf all die Situationen blickst, die hier in diesem Raum sind, Father, we pray tonight, Vater, wir beten heute Abend, that we would pour our hearts out to you, dass wir unser Herz dir ausschütten werden, that we would seek your purpose, dass wir deine Absicht suchen, not ask the question why, nicht die Frage warum, but ask the question what, sondern die Frage was stellen. What do you want me to do, Lord? Was möchtest du, dass ich tun soll, Herr? Where do you want me to go? Wohin möchtest du, dass ich gehe? How do you want me to be, Lord? Wie möchtest du, dass ich sein soll, Herr? Maybe you're here tonight, you've never received Christ. Vielleicht ist jemand heute hier und hat noch niemals Christus empfangen. Maybe you're like Augustine tonight. Vielleicht bist du heute Abend so wie der Augustinus. Maybe you've thrown your Christian faith away. Vielleicht hast du deinen christlichen Glauben schon weggeworfen. Years ago. Schon vor vielen Jahren. Maybe you are living in immorality. Vielleicht lebst du in Unmoral. Exactly like he was. So wie er es auch tat. Pray with me. Dann bete mit mir. And say, Lord Jesus. Und sage, Herr Jesus. I want to be used by you. Ich möchte von dir verwendet werden. I want to return to you. Ich möchte zu dir zurückkehren. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Please, this is the day I come back. Bitte, dies ist der Tag, wo ich zurückkomme. On Mother's Day. Am Muttertag. I give you my heart. Ich gebe dir mein Herz hin. I've been broken. Ich bin zerbrochen. And afflicted. Und angegriffen worden. I'm in pain. Ich erleide Schmerzen. Please. Bitte. Cleanse me tonight. Reinige mich heute Abend. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.